Die Teilnehmer des gemeinsamen Seminars der Parteien und Organisationen Russlands und der GUS-Staaten zur Feier des erfolgreichen Verlaufs des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas schickten am 30. Mai dem Genossen Kim Jong-un ein Glückwunsch-Telegramm. Sie gratulierten auf das Herzlichste zum erfolgreichen Verlauf des 7. Parteitages der Partei der Arbeit Koreas und zur Wahl des Genossen Kim Jong-un zum Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas und äußerten ihre feste Überzeugung davon, dass das koreanische Volk unter seiner klugen Führung alle Aufgaben aus dem Parteitag hervorragend durchsetzen wird. Sie wünschten dann Genossen Kim Jong-un, dass er weiterhin in seiner Tätigkeit viel Erfolg erzielen und zur Erfüllung der Idee des Sozialismus, des Friedens und der Freundschaft weiter groß beitragen wird.